Was, wenn du einen großen Turm sehe, also das ich, wenn ich einen großen Turm sehe, wenn ich die Elbphilharmonie sehe, dann sehe ich, am Anfang ist der Zementmischer. Mhm. Die sind natürlich viel größer jetzt. Die kommen mit Lastwagen und liefern nicht nur drei Schubkarren, sondern mehrere Kubikmeter auf einmal. Aber der Anfang ist der Zementmischer. Der Anfang ist diese Mischung aus diesen flüssigen Elementen, also diese ätherischen Elemente, die zu Zivilisation führen. Mhm. Also hier ist nur Wasser und Sand, Sklaverei, Demut, unermüdliche Arbeit, Energie, endlose Energie, und da ist die Zivilisation, ne, die wiederum zerfällt im Sand und Wasser. Also dieses Zyklus, ne, das ist aus, ist rund, das ist geschlossen, das ist der Zementmischer, Schwangerschaft, alles ist da drin, das ist der Symbol, ne. Man wird, das wird beladen, das mischt und mischt, und dann entlädt das Rohprodukt, der später hart wird, wo man darauf bauen kann. Plus natürlich dazu, also diese Symbolik ist da, plus dazu, und dazu, hinzu kommt natürlich die wunderbare Klänge, die es hat. Ne? Läuft den Motor, dann höre ich natürlich die Millionen von Elektronen, die da so rasch irgendwie und diesen kreisförmige Bewegung machen, anfangen Chaos und vibriert und kommt ein sehr harmonischen kreisrundes Bewegung. Das ist auch faszinierend. Natürlich das Mischen, das Wasser, wenn du das Wasser rein... Hast du schon Zement gemischt? Nicht selber, aber ich habe es beobachtet. Ich kann mir gut vorstellen, was du meinst. Schön, ja. Schön. Auch das Zischen von den Schaufeln im Sand. Ne? Ja. Also wenn du dieses... Es entsteht so ein Rhythmus nach so... Da ist einer, der futtert nur die Maschine, ne? Dann nimmt die Schaufel, das war so, erstmal mit dem Fuß reinschieben, dann so tock, tsch, rein, und dann wutsch, in da drin, und das kommt in die, da, kss, kss, dann puck, tsch, tsch. Und das ist eine Mantra. Ne? Mhm. Naja, und da so den Sound. Und meine Zementmischer, habe ich das große Glück, dass es quiekt auch. Ne? Die Räder sind uralt, das Ding ist uralt. Das habe ich, die erste habe ich von R. Borinsky gehabt. Und die habe ich in Berlin dermaßen strapaziert, da war ich noch sehr wild. Ne? Da, und habe eben zu wenig Respekt. Ja, ich habe das Ding einfach so vergewaltigt ein bisschen. Ne? Ich habe zu viel verlangt. Jetzt weiß ich besser. Und die ist in die Grütze gegangen. Der Motor ist in die Grütze gegangen. Das Ding ist kaputt. Das war die erste von Herr Borinsky. Die muss ich eigentlich wieder haben, ne? Als Erinnerung. Und nun habe ich die von René. Ne? Ich habe ihm das mal geliehen. Seitdem hat er sie nie wieder. Er ist auch, ich glaube, der ist glücklich und stolz, dass das Ding über alle verschiedenen Bühnen in der Welt gegangen ist. Der will das nicht mehr zurückhaben. Ja. Ist auch gut so. Naja, und die quiekt. Und da ist dieses, das ist so erbärmlich, das ist so, das zerreißt, man weint, man möchte weinen. So traurig ist das, so wie die Rede. Sich, insbesondere wenn du das in ein Auditorium machst. Ne? Das ist alles ruhig, die Leute erwarten was Besonderes, es kommt auch was Besonderes, und es kommt dieses unförmige, sehr altes Gerät angefahren, und es tut nichts außer quieken. Dieses rostiges, ne? Und das tut richtig weh in der Seele. Da merke ich diese Jahrhunderte von Sklaverei, ne? diese Sklaverei, das irgendwie kommt mir sofort im Griff, der Schmerz von Generation und Generation. So, ich mache es ein bisschen kürzer jetzt, auf jeden Fall, ich habe gesehen, Faust, aha, Zementmischer, ich sehe mehr da drin, Faust geht ein bisschen auseinander, also es gibt zwei Faust mittlerweile. Ich habe mehr und mehr Interesse an den Zementmischer, Und dann kam eine Begegnung hier mit einem zeitgenössischen Komponist, Ivan Belok. Und ich erzählte ihm von meiner Liebe für dieses Instrument, für diese wachsende Liebe. Und er meinte, Mensch, das interessiert mich ganz doll viel, was du da sagst. Und ich wäre bereit für dich, das zu schreiben, was du da empfindest. Der ist ja Komponist. Mhm. Und dann plötzlich war dieses Traum, ist Realität geworden. Und dann habe ich ein paar Freunde, die sich auskennen in der klassischen Musik, gefragt, in welcher Form kann ich das schreiben. Und dann ein guter alter Freund von mir, gesagt, vielleicht ein guter Rahmen wäre ein Concerto, wo der Zementmischer als und ein paar andere Instrumente, da komme ich auch gleich, das Concertino wäre, also die Solisten und das Ganze, die ganze Gefühl, die du hörst, am besten würde ein symphonisches Orchester das ausdrücken. Und Ivan kann das schreiben, er hat das geschrieben jetzt und es wird auch aufgeführt, demnächst als Premiere in Bordeaux, oberhalb des Polarkreis in ein befreundetes Festival namens Notutgang, also auf Norwegisch Notausgang. Ne? Mhm. Und da wird als Premiere geführt mit richtigen Symphonieorchester. Das ist also dieses Projekt. Da ich aber weder den finanziellen Mittel habe, noch die Noten waren zu dem Punkt noch nicht fertig, habe ich das bis jetzt ausgeführt mit Betonmischer, Zementmischer und ein Ensemble von improvisierenden Künstlern. Einmal habe ich das hier gemacht mit einer Gruppe, Hamburger Gruppe namens Tentato. Und es ist sehr gut hier. Es hat mir sehr gut gefallen. Also Bass, Klarinette, Perkussion, Kontrabass und Flügel. Und diese Tentato-Gruppe, die haben das sofort verstanden. Wir haben vielleicht eine Viertelstunde vorher geübt. Wir hatten uns vorher natürlich per Mail die vier Sätze. Es gibt vier Gefühle. Vier Sätze und die haben das sofort begriffen und auch ganz toll umgesetzt. Ja, also diese Poem pour Bétonnière et Orchestre wächst und wächst, ist jetzt 2 Jahre alt und naja, Ende des Jahres, im Oktober, wird es dann also fruchtet. Das ist das Projekt. Irgendwie habe ich zuerst jetzt gedacht, ist ja fast ein bisschen widersprüchlich, warum die Betonmaschine jetzt in so ein mehr oder weniger klassisch, also zeitgenössisch klassisch arbeitenden Komponisten, also warum das da reinzubauen? Was macht das für dich für einen Sinn? Also ist das der Sinn suche ich nicht. Also kann ich dir sagen, ich könnte dir natürlich der Sinn, die ich sehe, das habe ich dir bereits, also das habe ich so kurz gesagt. Also mir geht es nicht um die Zementmaschine mehr an sich, nicht als das Apparat, sondern das ist für mich, das ist ein Instrument geworden. Also man würde nicht fragen, was ist der Sinn, wenn du ein Stück schreibst, ein Konzerto schreibst, wo der Solist ein Trompeter ist oder Geige oder sonstige Flöte oder sonstige. Ne? Man würde nicht nach dem Sinn fragen. Und so ist es geworden mit dem Zementmischer. Das ist für mich ein Instrument, der sehr... Natürlich jetzt hat nicht die breite Spektrum von einem Geige. Natürlich kann ich nicht Noten schreiben. Aber für mich die Breite des Spektrums an Gefühle und die Stärke dieses Gefühl genügend vollkommen, um zu legitimieren, dass es einen Solo-Instrument wird innerhalb dieser klassischen Struktur. Mhm. Übrigens, das wird dieser Concertino, also die drei Solisten sind der Zementmischer, klar, und dann Onde Martenot. Auch da ist für mich, das sind so Himmelszeichnungen. Wir haben, als ich dieses Projekt mit Ivan Belok im Internet, als wir uns im Internet ausgetauscht haben, kam von den Internet- und Nebulosen-Kreisen, kam ein Mail von einer Dame, Nathalie Forget. Ein Mail, sie meldete sich bei Ivan und sagte aus dem Nichts, ich will unbedingt, also bedingungslos, ich will unbedingt in dieses Projekt teilnehmen. In diesem Poem für Betonier. Ich weiß nicht, ob du und Martenau dir ein Begriff sind, also das ist die Fortsetzung von der Theremin, von den Theremin. Eine sehr seltene Instrumente, ein unheimlich schön zu hören Instrumente und auch unheimlich schön zu betrachten. Das ist so handangefertigt, gibt es ganz wenig mit also sehr barocken Lautsprecher, sehr filigranes Teil. Ne? So, das ist also das zweite Instrument. Sie wollte unbedingt dabei, ich habe gesehen, so sei es. Ja. So muss es sein. Und das dritte war jetzt meine Wahl, das war James Johnston wiederum, weil dieser Mensch mit seiner Gitarre so viel ausdrucken kann. Ich dachte, das ist genau das, was fehlt. Das sind die Frequenz und das sind auch die Dynamik, die es fehlen könnte in diese Concertino, also in diesen Solisten. Teil. Und diese drei Leute, wir können auf Tour gehen. Gibt es davon Töne? Ja, habe ich. Ja. Und zwar die... Letztes Jahr beim Festival. Ja, letztes Jahr beim Festival. Mhm. Da ist sogar die Und Martenau und James ist dabei. Und Ivan mit Flöte. Und Ivan sogar, der Komponist. Der und ist, Klavier. Das war richtig groß. Genau. Ivan hat mich dann empfohlen, gut, wenn du keinen Symphonieorchester kriegen kannst, es gibt die Möglichkeit in der klassischen Musik, dass man eine Klavier- oder Flügelspieler, Spielerin bestellt und bittet einen reduzierten... Klavierauszug nennt man das. Genau, Klavierauszug. Und das hat, die Name entgeht mir und das ist sehr schade, weil die Name müsste man erwähnen. Ich werde versuchen, dass euch, die kommt aus Lübeck, so eine russische Dame. Und sie hat das mit sehr viel, sagen wir, also nicht sehr viel, mit etwas Skepsis am Anfang, dann sehr viel Begeisterung durch unser Gespräch und Enthusiasmus, als sie das gesehen hat, worum es geht. Und das ist da, wo ich zu deiner Frage zurückkomme, was ist der Sinn? Es gibt keinen Sinn, den ich erklären kann, aber es gibt ganz offensichtlich einen Sinn da drin. Jeder muss das für sich wohl entdecken. Ich weiß nur, das kann ich so ohne übertreiben, es hat die Leute, die da waren, das war so eine Spannung, dass ich selber fast in Ohnmacht gefallen bin. Gut, das war aus Privatgründen, weil ich dachte, klappt das nicht. Werden die Leute das akzeptieren oder nicht? Bis zum einen hysterischen Lachanfall von mehreren Leuten. Die Spannung war zu groß. Ne? Okay. Während Nathalie, sie hat ihren, nur diese Bewegung. Und die muss man stimmen, auch das dauert. Ne? Und natürlich der Betonmischer muss auch gebracht werden. Und all das hat eine Situation kreiert, die sehr spannungsreich war. Und Tränen habe ich gesehen, auch ins Publikum. Das war irre, das war... Meine Frage mit dem Sinn war eigentlich ganz andersrum gemeint, weil der Sinn, also die Betonmaschine, das ist für mich gar völlig fraglos vom Sinn her, ist klar, sondern eher die Einbettung in festgeschriebene Partitur sozusagen, also dass ein anderer Komponist da eine Partitur geschaffen hat, die von verschiedenen Solisten, Concertino, also das sind ja allein die Namen in Bezug auf die klassische Musikgeschichte, dass das da eingebettet wird. Also, weil ich hätte bei dir eher gedacht, das ist jetzt, wird die freie Improvisation, die so intuitiv auf den Moment eingeht und nicht auf eine Partitur. Ja, also ich muss sagen, Ivan Belok, der Co-Autor dieses Stück und ich selber haben uns, nachdem wir uns geeinigt haben, ja, wir finden das gut, dieses Projekt, dann haben wir gesagt, okay, man muss jetzt eine Form. Er hat mich aufmerksam gemacht, du möchtest ein Konzerto schreiben, das muss man also festlegen, auch für deinen Zementmischer. Und dann habe ich gesagt, okay, dann bin ich 3 Tage zu ihm in Paris, aufs Land, aber in der Nähe von Paris wohnte er. Da bin ich 3 Tage hingegangen, wir haben uns ganz lange intensiv unterhalten, was gibt es, was möchte ich, was gibt es für welche Sätze kommen. Das hat er alles verstanden. Ich hatte ihn auch ein paar Samples, also aus Proben von was kann der Zementmischer liefern für Töne. Darüber hat er reflektiert eine Zeit lang. Dann habe ich ihn ein paar Monate später zu mir hier eingeladen, wo er ebenfalls 3-4 Tage geblieben ist. Und dann haben wir mit dem Zementmischer, habe ich ihn alles vorgeführt, also vom Motorgeräusche bis zum Bewegung der Rede und dann die verschiedenen Klänge, die Sand, Wasser, Stein und all sowas erzeugen können mit den Zementmischer. Und das hat er sich sehr gut gemerkt und hat tatsächlich eine Partitur geschrieben. Der Schlüssel, das fand ich ganz wichtig, es gibt der G-Schlüssel und Violin- und F-Schlüssel. Sowas. Meine Schlüssel ist ein Kreis. Also ich habe tatsächlich eine Partitur und das erinnert mich für mich wieder, zweite Trompete. Ja. Das bringt mich 50 Jahre zurück, ne? Naja, 40 Jahre zurück. Und ja, ich muss tatsächlich viele Takte zählen. Und das bereitet mich so ein bisschen. Hoffentlich verliere ich nicht die Kontrolle. Ja. So, ja. Das müssen wir unbedingt dann, wenn die Elbphilharmonie irgendwann überhaupt mal stehen wird, muss ja. Das ja unbedingt da mal aufgeführt werden. Ja, wir sind dabei. Verstehst? Also ich freue mich, du hast das intuitiv unheimlich gut in meinem Sinne so verstanden. Die Philharmonie ist genau der Ort, die Elbphilharmonie ist genau der Ort, wo das Stück in unfertiger Zustand ausgeführt wird, also mit vollen Orchester natürlich, mit vollem Umfang, mit allen Leuten, die, also nicht nur die VIP, sondern auch die Leute, die später dahin kommen werden, auch viele, die ganze Handwerker, die da, ne? Dann muss es das ausgeführt, dann ist es perfekt. Ja. Das ist, ich kann das nicht ausdrücken, das ist so obvious, das ist so selbstverständlich. Das muss ausgeführt werden, dieses Stück, in unfertiger Zustand, jetzt. Ne? Und wir sind dabei und machen so Fortschritte. Ne? Vielleicht diesen FSK-Beitrag wird wieder einen kleinen Schubs in die Richtung. Christian Lührs ist da sehr organisiert, auch sehr zielstrebig. Er kennt ein paar Leute und wir arbeiten nun systematisch. Ich hoffe, die Leute erkennen, dass das der Stück, der einfach perfekt passt.